Die Geschichte der vielleicht wichtigsten Erfindung des 20. Jahrhunderts beginnt am 29. Oktober 1969 mit einem Computerabsturz. Leonard Kleinrock versucht sich von seinem Rechner an der Universität von Los Angeles auf einen Rechner in Stanford, rund 500 Kilometer nördlich, einzuloggen. Now, you have to understand, the only people present at this was myself and my programmer. Ich war ganz allein mit meinem Programmierer und es gibt keine Bilder, keine Tonaufnahmen von diesem historischen Moment. Wir waren telefonisch mit einem Kollegen vom Stanford Research Institute verbunden und jedes Mal, wenn ich einen Buchstaben losschickte, fragte ich ihn, ob etwas angekommen sei. Eigentlich wollte ich ihm das Wort log zukommen lassen. Das L funktionierte reibungslos, das O auch. Aber dann, bang, ein Computercrash. Der zweite Login-Versuch ist erfolgreich. Für Kleinrock und seine Kollegen am anderen Ende der Telefonleitung ist die Verbindung zwischen den beiden Rechnern aber keinesfalls eine technische Revolution. Die spielt sich 3 Monate vorher ab. Der erste Mensch nimmt die Verbindung zum Mond auf und die ganze Welt verfolgt den Astronauten Neil Armstrong im Fernsehen. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Die Landung auf dem Mond und auch der Geburtstag des Internets vor 40 Jahren sind ein kleiner Schritt für die beteiligten Menschen, aber ein großer für die Menschheit. Beide Schritte sind die Folge des Wettlaufs im Weltall in Zeiten des Kalten Krieges. 12 Jahre vorher, 1957, schicken die Russen den Satelliten Sputnik in die Erdumlaufbahn. Sputnik piepst aus dem Weltraum, die Amerikaner sind geschockt über den russischen Vorsprung im Wettrüsten und gründen 1958 das Forschungsinstitut APA, finanziert vom Verteidigungsministerium. Die Behörde für Weltraumforschung wird ein halbes Jahr später von der NASA abgelöst und soll sich nur noch mit zivilen Aufgaben beschäftigen. Was bleibt, ist der Name APA und deshalb nennen die Forscher rund um Kleinrock ihr Projekt auch ARPANET. Das spätere Internet ist also keine militärische Erfindung zur Kommunikation im Verteidigungsfall, wie oft behauptet, sondern eigentlich ein Abfallprodukt der Forschung des Kalten Krieges. Sie haben Post. So wichtig wie die ersten Zähne für den Menschen ist 1971 die erste E-Mail für die Entwicklung des Internet. Jetzt sind die Universitäten und Forschungseinrichtungen in den USA nicht nur vernetzt, sie können auch Nachrichten verschicken. Doch es dauert 20 Jahre, bis aus dem exklusiven Netz für Akademiker ein weltweites Netz mit kostenlosem Zugang für alle wird. In Genf arbeitet der Belgier Robert Carillon 1989 für die Europäische Organisation für Kernforschung und entwickelt mit einem Engländer das World Wide Web. Das Besondere war wirklich der einfache Gebrauch. Sie konnten jetzt ganz einfach eine Seite finden, sie konnten lesen, was sie wollten, sie konnten klicken und ein Link führte sie weiter. Sie konnten in einem riesigen Universum von Dokumenten umhergehen. Bis zum 40. Geburtstag muss das Internet aber noch viele Entwicklungen verarbeiten. Der erste Browser, der erste Online-Shop, das erste Flirtportal, aber auch der erste Wurm, die erste Spam und die erste geplatzte Internetblase nach gigantischer Werbung. Ha? Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. Das ist ja einfach. Das erste Mal ist immer etwas Besonderes. So war es vor 40 Jahren für Leonard Kleinrock, als er sich an seinem Rechner in L.A. so groß wie ein Kühlschrank einloggte. Jahre später sind die Rechner kleiner und schneller, aber viele Internetnutzer erinnern sich immer noch genau an das erste Mal. Das war 1990, als ich in England studierte und das nutzte, um Kontakt zu meiner Freundin in Freiburg zu halten. Ja, ich erinnere mich auch wieder. Am Arbeitsplatz war das. Ich konnte Kontakt halten, ganz spontan und heimlich zu meinem Freund, damals in Brüssel lebend, und habe das also für private Zwecke genutzt. Diese universelle Erreichbarkeit, alles, was man irgendwie immer schon mal gerne wissen, sehen und sonst wie wollte, dass man da anklopfen kann und durch die Tür gehen kann, das finde ich auch heute noch klasse.